stark und hemmungslos. Über die Zweifel erhaben, hör nicht drauf, was sie dir sagen und gib dich nicht mehr geschlagen. Tritt nur einen Schritt zurück von der Person, die du zu sein